Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 21, 2010, The Google Week. Ja, nein, ich kann es euch leider nicht ersparen, denn ja, die ganze Woche über waren natürlich geprägt von Schlagzeilen über Google und Co. Jede Menge neue Sachen auf der Google I.O., und diese ja, Entwicklerkonferenz ist ja wirklich eigentlich für Entwickler gedacht. Und dennoch werden Themen angesprochen, so ganz ungewollt, die mal so nebenher die Computerindustrie revolutionieren. Ja. Wer jetzt gedacht hat, ja Moment mal, wie Revolution, da hat man bei den Medien gar nichts drüber gehört. Es stimmt nicht ganz so. Also die Medien waren schon voll davon, nur dass es eben ein bisschen anders da präsentiert wurde, weil eben Google dieses für diese Entwickler eben gemacht hat und eigentlich gar nicht vorhatte, dass das so groß und so weit in die Presse getragen wird. Und nichtsdestotrotz gab es ein paar Ankündigungen. Und eine davon, nur eine davon, möchte ich jetzt heute mal ein bisschen breit reden, weil das hat nämlich Potenzial. Ich hol mal ein bisschen aus. Es war einmal ein W3C-Konsortium. Das hatte einen neuen Standard HTML5 ausgerufen. Nein, HTML5 ist kein Videostandard, hat nichts mit Videos erstmal zu tun, gar nichts. Und es ist auch kein Codec. Und HTML5, das W3C-Konsortium, hat eben HTML5 einen Videotag hinzugefügt. Und da sollten Ogg-Theora-Videos drauflaufen. Das heißt, alle Videos, die im Netz mit HTML5 kompatibel eingestellt werden, sollten den Ogg-Theora-Codec, der patentfrei und Open Source ist, einstellen und benutzen. Und dann kam eine andere Firma mit einer angefressenen Frucht drauf und hat gesagt, nö, das machen wir nicht. Wir sind im MPEG-LA-Konsortium und wir wollen eben unseren H264 Standard, weil wir wollte schon Kraftausdrücke benutzen, aber da sind wir noch nicht dran. Und ja, und dann hieß es allerdings von vielen verschiedenen Seiten, ja Moment mal, H264 ist aber kein offener Standard und das gesamte Internet ist schon immer auf offene Standards gegründet. Klar, das hat nämlich die Bewandtnis, wenn das Internet sag ich mal, verdongelt wird, ja, mit Patenten und unfreier Software, dann wird eben bald das gesamte Internet in den Händen von ein, zwei Firmen liegen und damit ist es dann vorbei mit dem freien Internet. Und deswegen gab es dann so einen Grabenkampf, den ich ja auch schon öfters erwähnt habe hier im Podcast, zwischen Ogg-Theora und H264 Befürwortern. Und ja, dann schoss eben ein Herr Steve Jobs mit unqualifizierten Äußerungen rein, von wegen, Ogg-Theora ist unter Umständen mit Patenten belastet und es wird gerade ein Patentpool von der MPEG-LA zusammengestellt, um gegen Ogg-Theora vorzugehen. Google insgeheim kaufte On2, weil sie anscheinend hier leid waren, den ganzen Dreck, was da abgeht, mit anzugucken, kaufte sich On2, die einen super Codec besitzen, nämlich der VP8 Codec, der in der sogenannten Baseline, dem H264, sogar überlegen ist und hat dann das Fantastische wahrgemacht und jetzt an der Google I.O. das Flehen von verschiedenen freien Softwareorganisationen, unter anderem auch der Free Software Foundation, die größte ihrer Zunft, angehört und hat den Codec freigegeben, ein patentfreier Open Source Codec, VP8. Und das Ganze nennt sich WebM. Und das ist eigentlich jetzt sozusagen die Lösung für diese ganzen Probleme. Denn mit Google steht natürlich hinter dem WebM-Standard jetzt eine Firma, die durchaus Patentklagen auffangen kann, ja, und keine Angst haben muss vor großen Firmen, ja, da sie selbst eine große Firma ist, ganz anders natürlich. Xiv.org, ja, die haben leider keine Möglichkeit, groß angelegte Patentklagen gegen sie zu überstehen, sind wir ganz realistisch. Ja. Das ist natürlich eine ganz, ganz großes Problem, aber das möchte ich jetzt hier nicht weiter erörtern. Auch die Patentfrage möchte ich nicht erörtern, weil das ist alles nur Hokuspokus, das ist Firlefanz, das wird sich dann zeigen. Die MPAA soll bitte Google verklagen gegen den VP8. Es wurde allerdings noch nichts offiziell in der Richtung gesagt. VP8 ist ja, wie gesagt, jetzt erstmal ganz neu, beziehungsweise dieser WebM-Standard ist ja erstmal ganz neu. Und da müssen wir erstmal abwarten, was da kommt. Aber sollen sie es tun und dann werden sie endgültig ihre Herrschaft, ihre Diktatur im Videomarktbereich verlieren, weil sich dann nämlich zeigen wird, dass keine Patentansprüche bestehen. Okay. Auf jeden Fall wird es jetzt richtig interessant und fantastisch. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe zwar ja schon vermutet, dass Google das macht mit VP8, aber die Zusammenstellung ist schon eine geniale Sache. Da komme ich gleich nochmal drauf. Erstmal so ein bisschen allgemeiner. Ich habe es ja schon jetzt umrissen mit dieser fabelhaften Geschichte von ja, Graben, Kriegen und irrsinnigen Vorwürfen und sinnlosen Schlachten. Aber naja, wenn halt viel Geld dahinter steckt und bei H264 geht's um viel Geld, ja, dann wird's eben, ist eben Schluss mit lustig. Also WebM ist, wie gesagt, ein Open Source und lizenzfreier Codec, der unter oder Standard, der unter der BSD Lizenz veröffentlicht wird. Firefox hat natürlich sofort die Unterstützung angekündigt, ganz klar, weil die waren ja in der Bredouille. Sie haben gesagt, nur wir benutzen nur Auxiora. Wir werden kein H264 implementieren. Das wird heißen, alle Firefox-Nutzer könnten sich keine HTML5-Videos anschauen im Internet, sofern eben H264 benutzt wird für das Codieren. Wenn eine Seite dann eben Auxiora nutzt, dann kann es auch mit dem Firefox angeschaut werden. Richtig fand ich diese Unterstützung und auch das kategorische Ausschließen von der Implementation von H264 aus lizenzrechtlichen Gründen. Mozilla integriert keine unfreie Software, können sie auch gar nicht nach der Lizenz, in der Firefox veröffentlicht wird. Und gleichzeitig ist natürlich auch eine Zahlung von $5 Millionen, die für die Lizenz fällig wird, bei der MPEG-LA, ebenfalls nicht zuzumuten einer Firma, die Open-Source-Software anbietet. Und deswegen, klares Statement, nein zu H264. Hört sich schon fast an wie Nein zu Hartz IV, ne? Ja, also tatsächlich war da Firefox aus dem Grund dann in der Bredouille, weil eben sie definitiv kein H264 anbieten konnten, egal wie sich das entwickelt, sie konnten das einfach nicht. So. Aber sie hatten immerhin so Rückenwind. Opera hat ebenfalls angekündigt, kein H264 zu unterstützen, ausschließlich Auxiora. Der Chrome-Browser von Google hat ja dann auch eben sowohl Auxiora unterstützt als auch H264. Klar, Google hat weniger Probleme mit den $5 Millionen Dollar Lizenz. Das ist ja auch so eine Sache. Also es ist eine Pauschallizenz und da muss eine relativ kleine Firma muss dann eben genauso viel zahlen wie eine Riesenfirma. Für Google ist $5 Millionen eben ja das Portogeld, Portokasse. Und für Mozilla ist das schon ein richtiger Happen, was da dann anfällt. Ja. Gut, und jetzt ist eben WebM da gekommen und löst somit jetzt die ganzen Probleme, denn Firefox unterstützt WebM, Opera hat sofort angekündigt, unterstützt WebM und das war das, was mich dann echt verwundert hat, dass also so viele verschiedene Firmen sofort die Unterstützung von WebM angekündigt haben. Also praktisch sofort, ja, ging es rund. Und das fand ich ja mal wirklich eine tolle Geschichte. Unter anderem, ja, sind dabei bei diesen Firmen sowohl Hardware- als auch Softwarefirmen. Das muss man sich mal überlegen. Also bei der Software, ich lese das jetzt gerade hier an dem Bild ab, weil hier auf der Liste, die bei diesem Artikel, den ich gerade jetzt auch verlinkt habe, da steht leider textmäßig das nicht alles dabei. Also softwaremäßig ist natürlich Lush Android, klar, dann Chrome, Firefox, logischerweise Anystream, Collabora. Also ich lese mal jetzt nicht alle vor. Flash ist dabei, sage ich auch gleich noch was dazu. Uwu, Skype ist dabei, Sorensen Media, Sierra.org unterstützt ebenfalls WebM. Auch hier ein Einlenken, unglaublich. Telestream, Wildform, dann die Hardwarehersteller. Das lässt man sich auf der Zunge zergehen. Ja, es kann sein, dass jetzt ein paar doppelt genannt werden, weil die sowohl Software als auch Hardware Hersteller sind. Ja. Also AMD, ARM, die Prozessorhersteller, Brightcove, Broadcom, Collabora haben wir schon, Digital Rabbits, Encoding.com, Crab Networks, iLink, Inlet, Kaltura, Logitech, MIPS, Nvidia, Uyala, was auch immer das ist, Qualcomm, Skype, Sorensen hat man ebenfalls schon mal. Telestream, Texas Instruments, VeriSilicon, ViewCast und eben, auch das hatten wir schon, Wildform. Und daran sieht man schon, was los ist. Dann die Ankündigung der Hammer schlechthin. YouTube stellt komplett um auf WebM. Jawohl, und damit ist das natürlich ein riesiger Schritt. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe mich erbittert enttäuscht gezeigt, ja, dass Google also angekündigt hat, H264 auf YouTube zu nutzen und eben nicht Auxiora. Und da hatte ich mich also wirklich entrüstet und war richtig sauer. Das erste Mal auf Google, also wirklich. Und genauso wie dann eben auch diese andere Plattform, wie heißt die nochmal? Irgendwas mit V? Ja, Widler, ja, genau, Widler. Widler.com, genau. Die haben ja auch dann umgestellt, nachdem YouTube umgestellt hat. Und das wird sie jetzt wahrscheinlich wieder teuer zu stehen kommen. Denn die Ankündigung ist klar. YouTube benutzt WebM. Alle Videos werden ab sofort konvertiert. Zuerst die 720p-Videos. Ja, die werden als erstes umkonvertiert und zwar rückwärts, also zuerst die neuesten und dann immer weiter zurück und dann der Rest. Es werden also alle Videos umkonvertiert. Fantastisch, was Google da gemacht hat. Endlich mal keine halben Sachen. Ich hatte ja schon befürchtet, ja, die bringen den Codec raus, lassen das bei YouTube aber so laufen. Ja, nein, machen sie nicht und das ist richtig so. Sehr schön. Und damit hat es natürlich eine riesen Unterstützung. Zusammen mit diesen Soft- und Hardwareherstellern und YouTube, ich meine, allein schon Freescale, ARM, AMD und Nvidia. Ja. Also schon allein diese vier, da braucht man eigentlich schon nichts mehr weiter dazu zu sagen. Ich meine, dann Skype, okay, gut, für Videokonferenzen. Das ist fantastisch. Und jetzt auch noch ein weiterer Hammer. Ja. Nicht nur YouTube stellt alles um, sondern auch Adobe. Adobe integriert in seinen Flash-Standard auch diesen WebM-Codec. Ja. Und da wird dann halt jetzt spekuliert, ja, aber das wird dann doch wieder .FLV sein. Ja, das mag sein, aber der verwendete Codec intern ist eben nicht mehr der H264, sondern eben dann dieser WebM-Codec. Fantastisch. Und mit diesen Unterstützern, ja, Adobe, AMD, ARM, Skype, YouTube, da ist es eigentlich schon, da kann man eigentlich schon recht optimistisch sein, kann man sich jetzt erstmal zurücklehnen und ich bin jetzt erstmal beruhigt, dass der Videostandard noch lange nicht so festgelegt ist, wie die MPEG LA das gerne hätte und hier jetzt Druck gemacht wird und ich bin eigentlich recht guter Dinge, dass MPEG, WebM eben sich da durchsetzt, weil es eben ein freies System ist. Ja, das mag sein, dass dann einige Seiten halt, wie heutzutage ja auch, mit anderen Standards liebäugen, klar, und vielleicht den WebM-Standard nicht integrieren. Das werden halt die Seiten sein, wo dann eben die Besucherzahlen etwas geringer sind oder die sich eben auf eine Nische machen. Zum Beispiel wird man wohl eine Seite für iPhone oder iPad wohl kaum mit WebM erstmal ausstatten können, denn ist aber so, bevor das iPhone WebM unterstützt, da friert eher die Hölle zu, ja, weil man kennt das ja, ne, so eine kleine Insellösung, alles schön zusammengepfercht und ja, nichts von außen ranlassen und da wäre natürlich ein offener Standard wie WebM geradezu das Gift, das die Welt zum Einsturz bringt, ja, und deswegen kann das gar nicht sein. Anders sieht es natürlich aus auf den Computerplattformen. Und ob das jetzt tatsächlich so ist, dass der Safari dann WebM unterstützen kann über diese QuickTime-Plattform, das wird sich noch zeigen, wie die Integration aussieht. Ich habe ja vor Jahren mal vor zwei Jahren eigentlich einen Mac gehabt und dort war die Auxiliary-Unterstützung so schlecht in QuickTime, da kann man gar nicht davon reden. Ich habe dann iTunes QuickTime komplett runtergeschmissen und habe dann eben ein vernünftiger Player VLC installiert, auch auf dem Mac, und da lief dann alles wunderbar, alle Formate, aber natürlich wird das die Mehrheit der Benutzer auf keinen Fall tun. Ja. Und kann man dann eben davon ausgehen, entweder gibt es einen vernünftigen QuickTime-Codec, und wie der aussehen soll, das weiß im Prinzip niemand. Anscheinend geht die Entwicklung auf der Mac-Plattform, was solche Plugins anbetrifft, doch sehr viel langsamer, weil offenbar auch dort die Community eher sich einschießt, auf alles Lob zu preisen, was von Apple kommt. Und das andere ist eh interessant, braucht man nicht zu implementieren. Bin mal gespannt, vielleicht spornt es ja einige jetzt an, dass sie vielleicht dann mit ihrem Safari gar keine HTML5-Erfahrungen mehr im Videobereich machen können, weil außer der Apple-Welt sowieso alles andere dann eben auf WebM funktioniert. Und das ist dann schon nervig, wenn man Videos angucken will, auf einmal dann nur noch die Auswahl hat zwischen dem ach so verhassten Flash, ja, komischerweise erst verhasst, nachdem Steve Jobs gebasht hat, sage ich mal, ja, wie es schön heißt. Vorher waren natürlich die Apple-Fans Feuer und Flamme dafür. Ja, oh, Flash, ja, läuft wunderbar auf dem Mac, super toll, geht alles wunderbar, können wir uns Videos angucken, super. Ne? Weil QuickTime-Unterstützung ja sowieso sich eben im Internet nicht durchgesetzt hat. Ja, sah zwar mal einigermaßen gut aus, eine Zeit lang mit einem .mov, dass eben viele Seiten das integrieren, aber letztendlich waren das nur Apple-affine Seiten, die das dann weiter verfolgt haben und dann kam eben Flash und siehe da, jetzt konnten auch die Mac-User komfortabel Videos angucken. Ja, und jetzt hat der Herr gesprochen, ja, der Herr, das ist der Mittelpunkt des Universums, hat gesprochen, Flash ist Mist, ja, dann ist Flash eben Mist. Und jetzt kommt HTML5, tja, und da hat eben Gott einen Fehler gemacht, ja, indem er nicht bedacht hat, dass HTML5 eben kein festgelegter Videocodec hat und jetzt kann natürlich eine andere Firma kommen und kann sagen, nö, wir machen HTML5 mit WebM-Videos und nicht mit H264-Videos und dann guckt er mal, wie das jetzt weitergeht. So, es soll jetzt nicht überheblich klingen, weil wir müssen ganz klar sagen, den in Anführungszeichen Krieg der Systeme hat Apple angefangen, ja, um es ganz deutlich zu sagen. Und ich bin froh, dass es noch eine andere Firma gibt. Auswahl, Entscheidung, ja, das ist ja das, was die User auch letztendlich dann wollen. Und das ist gut, jeder kann dann entscheiden, was er will oder was er nicht will. Und das ist die beste Möglichkeit. Ja. Und es darf kein einzelne Firma, sage ich mal, darf nicht alles kontrollieren. Und anscheinend ist Microsoft schon fast aus dem Rennen. Ja. Haben ja auch nichts Eigenes, unterstützen auch H264, laufen eigentlich nur so ein bisschen mit noch. Ja. Muss man ganz klar sagen. Nicht bei den Desktop-Betriebssystemen. Also das habe ich jetzt da nicht gemeint, weil da sind sie immer noch mit Abstand deutlicher Marktführer. Das ist auch klar und deutlich zu sagen. Auch das finde ich, ehrlich gesagt, nicht mehr so schlimm, wie ich es früher mal empfunden habe, wo Microsoft hier ja 90% oder mehr von den Desktop-Betriebssystemen haben, sondern eben jetzt mit seinen 70% wunderbar. Da kann sich jeder entscheiden, was er haben will. Linux, Mac, Windows, alles wunderbar. Kein Thema. So, und jetzt haben wir eben diesen WebM-Standard. Und ich sag jetzt immer Standard, weil es ist standardisiert. Ob es jetzt wirklich der Codec wird, der standardmäßig genutzt wird, das muss ich natürlich erst noch zeigen. Also wir wollen nicht das Fell verkaufen, bevor wir den Bär erlegt haben, ja. Und das macht man ja zu häufig. Spezifikationen. Es ist nicht so langweilig, wie sich das anhört. Spezifikationen von WebM ist traumhaft. Dream Team, sage ich nur. VB8 Codec, gut, über den, sag ich mal, wissen nur die Leute jetzt schon viel, die sich längere Zeit schon mit dieser On2-Technologie befasst haben, als die noch nicht jetzt ins öffentliche Interesse gerückt wurde. Aber man kann sich ja mal die Spezifikation durchlesen. Bitte nicht auf Blogs, die schon von Grund auf voreingenommen sind. Ich meine, der Entwickler von X264, ja, was soll man da sagen, ne? Also von einer neutralen Berichterstattung kann ich da nicht reden, aber selbst er hat ja schon eingestanden, dass die Baseline H264 nicht mehr mitkommt mit dem VB8 Codec. Aber egal. Also VB8 Codec, ein hochqualitativer Videocodec, patentfrei unter BST-Lizenz, dann als Audioformat Ogg Vorbis, endlich. Und ebenso schon lange Zeit Open Source und schon lange Zeit auf dem Markt und schon in einiger Audio-Hardware auch integriert. Mittlerweile findet man sehr viele MP3-Player, die eben statt MP3 auch oder neben MP3 auch eben Ogg unterstützen, Ogg Vorbis. Und das ist eine tolle Geschichte. Endlich verdient, kriegt dieser Vorbis Codec mal seinen verdienten Ruhm ab, indem er jetzt als Standard Audio Codec benutzt wird, eben in diesem WebM. Und das ganze WebM ist also nichts jetzt komplett Neues, denn auch da hat Google was Fantastisches gemacht. Statt jetzt selbst sich wieder so einen Container zusammenzufriemeln, ja, der am Ende dann niemand was recht macht, hat man einfach einen genommen, der schon weit in der Szene benutzt wird und weit verbreitet ist, nämlich Matroska. Der Container ist tatsächlich der Matroska-Container, nur dass er statt .mkv eben jetzt .webm benutzt. Ja, und um das eben deutlicher, ein bisschen deutlicher abzugrenzen und klar zu machen, was für Formate da drin sind. Wort zu Matroska. Matroska ist extrem flexibel. Und deswegen wird der auch in bestimmten Kreisen besonders stark genutzt. Ich habe am Wochenende jetzt einen Bericht gehabt, This Week in Google war es, oder bei This Week in Tech, aber ich glaube This Week in Google, von Leo Laporte. Und da hat er rumgemault, Matroska, das ist doch das, wo die illegalen Hacker da benutzen, die Filmkopierer, die Raubkopierer, ja, um ihre Raubkopien zu verbreiten. Und ja, ich hab auch dann nicht weiter, also nicht mehr viel länger zugehört und habe dann den Podcast abgebrochen. Also das ist mir, war mir dann zu blöd. Aber ja, ich muss sagen, genau, an dieser Stelle hat er recht. Ja, hat recht, Leo Laporte. Und ich würde halt mal überlegen an seiner Stelle, warum das so ist. Weil es nämlich das beste Containerformat ist, das es momentan auf dem Markt gibt, ganz klar. Und zwar ist es aus dem Grund so, weil er hochflexibel ist. Man kann erstmal jedes Audioformat, jedes Videoformat mitmachen, in jeder Auflösung und auch noch eine irre Anzahl von möglichen Untertitelungs, Spuren mit reinmachen. Dann, das ist ja auch ein Problem. Also da gibt es ja viele Probleme momentan bei solchen Container. Zum Beispiel der Punkt MP4-Container erlaubt ja nur MPEG und eben wenige Audioformate, ja, und ein spezielles Untertitelungsformat, während zum Beispiel im Matroska fast alles erlaubt in seinem Container und damit eben für alle möglichen Anwendungen geeignet ist. Und deswegen ist es aber auch so, dass man eben nicht Punkt MKV benutzt hat bei diesem WebM-Standard, weil eben dieser Container überhaupt nichts aussagt über die Codecs, die da drin verwendet werden. Und deswegen fand ich es auch klug, jetzt hier als Doctype statt .mkv eben .webm zu benutzen, weil eben das zeigt, das ist ein .webm-File, das beinhaltet VP8 und Ogg Vorbis. Ja, so. Fantastische Geschichte. Matroska wird ansonsten nicht verändert, das Format. Also man kann, dieser Entwickler hier, Moment, auf der Matroska-Seite in der Nachrichtensektion hat dieser Entwickler auch dann hier geschrieben, dass die Hersteller von Matroska-Parsern also lediglich den neuen WebM-Doctype hinzufügen müssen. Und dann kann das Programm eben diese Dateien verarbeiten, sofern natürlich auch ein VP8 Videocodec und ein Vorbis Audiocodec vorgesehen ist. In den, zum Beispiel in den Playern oder in den Verarbeitungsmedien. Gibt ja Muxer und so weiter und so weiter. Ja. Und das Ganze gilt auch für die Encoder und für die Decoder. Da muss also keiner jetzt hier riesen Anstrengungen von machen, nur um ein neues Containerformat zu implementieren, was ja eben hier notwendig gewesen wäre, hätte Google jetzt ein eigenes Containerformat entworfen. Nein, sondern hier muss eben nur dem Parser beigebracht werden: Achtung, du erkennst jetzt auch .webm und das wird behandelt wie .mkv und fertig. Ja. Super Geschichte. Und das ist ja in den allermeisten vernünftigen Playern schon integriert. Und es gibt sogar schon Hardware-Player, die ja das Matroska-Format erkennen. Auch da reicht dann ein einfacher Firmware-Patch, dass eben statt nur .mkv eben auch .webm benutzt werden kann. Allerdings da natürlich noch das Codec-Problem, klar. Ja, und so bildet sich also hier ein, wie soll ich denn sagen, ein Szenario, wo man dann sagen kann, WebM, ja, ist eigentlich das ideale Format für Webgeschichten und ich sag auch für Desktop-Videos, weil nämlich diese Bezeichnung WebM soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Codec so gut ist, dass er eben auch für normales HD-Encoden benutzt werden kann. Und das sollte man nicht außer Acht lassen. Die Tonqualität dank dem Ogg Vorbis natürlich sehr, sehr gut. Bitte nicht erschrecken bei dem FFmpeg, ja, oder FF. Wie nennt sich das? FF Vorbis oder sowas? Das ist ein bisschen kompliziert. Der wird noch genutzt von einigen Encodern jetzt, ja, um eben diese Videos in den WebM-Standard zu bekommen. Bitte nicht erschrecken, leider benutzt das von den Voreinstellungen unterirdisch schlechte qualitative Einstellungen, weil Ogg Vorbis kann man ja genau wie MP3 einstellen, dass es zum Beispiel mit einer durchschnittlichen Bitrate von 64 Kilobit Sekunde arbeiten soll. Und da werden manche erstaunt sein, wie gut die Qualität ist. Ja, man kann das mal hier vielleicht beim Podcast, bei der Intro-Melodie oder beim Outro noch besser, kann man sich das mal anhören. Die 64 Kilobit-Sekunde Version Ogvorbis und die 128 Kilobit-Sekunde MP3. Und wird mal überrascht sein, wie gut das Ogvorbis ist im Vergleich zum MP3 und das mit der Hälfte an der Bitrate. Und jetzt kann man sich vorstellen, was natürlich los ist, wenn eine Tonspur, ja, mit 192 oder gar 256, übrigens geht es bis 500 Kilobit-Sekunde Bitrate kodiert ist in so einem Video, das merkt man dann auch schon auf guten großen Heimkinoanlagen deutlich. Ja. Wenn dann eben statt der AAC-Spur mit ja, sagen wir mal 300 oder 400 Megabit-Sekunde hier abgespielt werden mit der vergleichbaren Bitrate bei Ogvorbis. Und ja, wenn man dann die volle Möglichkeit ausschöpft mit ja, über 500 Kilobit Sekunde die Codierung nutzt und dann hat man einen wirklich fantastischer Ton, den man dann auf die Anlage bekommt. Also auch von daher, auch von der Wahl des Audio-Codecs super und Ogg ist zufrieden, klar. Und ich glaube, die Open Source Fans können auch zufrieden sein. Es ist natürlich so, dass einige schon im Vorfeld dann gesagt haben, hoppla, also ihr macht ja schnell eine Kehrtwende. Erst heißt es bei euch, ja, Auxiora ist das Beste und jetzt auf einmal kommt Google und sagt, ja, hier WebM und jetzt sagen alle, ja, WebM ist super, das ist perfekt. Ich meine, es ist doch, es ist ja klar. Auxiora ist ein sehr genialer Codec. Ja. Die Propagandamaschinerie von H264 ist natürlich sehr stark auf Auxiora dann auf einmal ausgerichtet gewesen, so dass Leute einen Unterschied gesehen haben von der Qualität her, wo gar keiner ist. Ja. Man glaubt es gar nicht, wie das wirkt, wenn man ständig gesagt bekommt, ja, der ist aber schlechter als H264, was absolut nicht gestimmt hat, wenn man die Einstellung richtig einstellt bei den Encodern. Ja, da ist noch jedem bei mir die Kinnlade runtergefallen, wenn ich irgendwas kodiert habe, einen Demo-Ausschnitt zum Beispiel, und habe das dann verglichen mit dem H264-Codec. Also entweder hat man es gar nicht gemerkt oder man sagt, boah, nicht schlecht. Aber ja, das ist eben hier im Kopf, spielt sich alles ab, vor allem eben, wenn man das sieht. Ich habe schon Screenshots gesehen von Standbildern, ja, wo der eine dann sagt, hier, deutlich schlechter der Auxiora-Codec. Dabei war es auf dem Bild ganz klar zu sehen, dass es deutlich besser war. Ja, aber da ist halt, ja, da ist halt die, wie sagt man, da spielt halt die, das, was man hören will, eben die Rolle. Ja, und wo man geimpft ist, ja, das sieht halt dann immer ein bisschen anders aus. Das ist ein bisschen subjektiv, ja, für viele. Man kann Qualität oftmals eben nur subjektiv empfinden und objektiv merkt man eigentlich da gar keinen Unterschied mehr. Ich sag's ja auch immer, die meisten Leute regen sich auf, wenn jetzt zum Beispiel MP3 ja, 256 Kilobit nur hat, ja, wollen 320 Kilobit. Dann spielt man einen 160 Kilobit MP3 ab und sagt, ja, das ist 320 Kilobit. Und dann sagen, ja, ich habe es ja gleich gesagt, ne, das ist meine Soundqualität viel besser als der 256 Kilobit Müll. Na, so ist es, ja. Aber egal, das ist, da könnte man wieder ein eigener Podcast darüber machen, über soziales Verhalten von Gruppen und so weiter, ne? Oder Schwarmverhalten. Aber auf jeden Fall ist es da eben jetzt klar, Auxiora auch mit dem Beschuss jetzt von Apple her und dem, jetzt sag ich mal, kleineren Rückhalt, ja, bei den Firmen. War das wirklich idealistisch jetzt gegen Ende jetzt dann noch weiter an einen Sieg von Auxiora gegen H264 zu glauben? Was soll ich sagen, wenn die Firmen das nicht unterstützen, dann können wir alles kodieren für uns daheim auf unseren Platten, aber das nützt uns überhaupt nichts, das wird sich nicht dann durchsetzen, ja, ganz klar. Und ich liebäug, ich finde Auxiora immer noch ein super Codec und ich würde dann am liebsten nutzen Auxiora, aber es bringt eben jetzt wirklich nichts. Und deswegen, dieser WebM-Codec ist fantastisch, mindestens genauso gut wie H.264, mindestens. Ich würde sogar sagen, eben durch verschiedene Sachen sogar noch besser und in der Baseline eben sogar von den Kritikern zugestanden, dass er besser ist. Und durchaus eine Alternative für mich auch für Auxiora dann. Ja, und da bringt es ja nichts, wenn wir jetzt ja weiter auf Auxiora schwören und das daran festhalten, wenn wir jetzt wissen, es ist vorbei. Ja. Und auch XIF, die, sag ich mal, ja, nicht Hersteller kann man ja nicht sagen, aber die Organisation hinter den Auxiora hat sich ja jetzt im WebM auch angeschlossen. Und das zeigt eben, dass auch sie wissen, dass sie eben nur begrenzte Kapazitäten haben. Wenn eben jetzt XIF eben unter Beschuss gerät, dann haben die nicht die geldlichen Reserven, um hier das aufzufangen. Ja, während Google da ganz locker dem Ganzen entgegensehen kann. Ja, und ich sag mal, die Unterstützung von den Herstellern war ja auch, wie gesagt, das Wichtigste von allem. Und noch nie hat ein Codec so schnell so viele Firmen hinter sich vereint, ja, die für den Computerbereich relevant sind. Und wir reden ja halt auch von dem Computerbereich. Sony und die großen anderen, die sind alle in dem MPEG-LA-Konsortium. Klar, und die werden das auch so offiziell da nicht ganz so schnell unterstützen wollen oder überhaupt nie unterstützen wollen. Schon werden die nämlich von ihrem eigenen Konsortium verklagt werden. Aber eben die großen Computerfirmen, AMD, ARM, Nvidia, MIPS, ja, Skype und so weiter und so weiter, die sind sofort darauf angesprungen. Ja, und zusammen mit Mozilla, Opera, Chrome sind auch die Browser jetzt für WebM eingerichtet sozusagen. Übrigens, wenn ihr euch jetzt fragt, ja Moment, alles wird ja von Microsoft entschieden. Ich habe ja selbst gesagt, die haben über 70% Marktanteil, ja, in vielen Bereichen, eben zum Beispiel im Desktop-Bereich, ja. Und da ist das sehr ausschlaggebend, was die machen und nicht, was sie zum Beispiel Mozilla macht mit ihren 22%, was sie am Webbrowsermarkt haben. Und das sage ich ganz klar, auch Microsoft hat offenbar die Zeichen der Zeit erkannt, ja, und haben dann tatsächlich gesagt, ja, wir unterstützen also WebM schon in der Form, dass wenn der Codec installiert ist, dass der Internet Explorer 9 dann diese Videos auch abspielen kann. Boom. Zack. Es ist klar, es ist keine native Unterstützung. Das heißt, Microsoft liefert den Codec offenbar nicht mit. Noch nicht. Ja? Wenn dann aber zum Beispiel 60% oder 70% von den Videos im Internet mit WebM laufen, dann wird der auch standardmäßig mitgeliefert, da bin ich mir ganz sicher. Aber das ist ja auch kein Thema. Ein Mausklick und der Treiber ist installiert und dann tut der Internet Explorer 9 dann auch tatsächlich diese Videos abspielen, weil nämlich eben Microsoft in dem Internet Explorer nicht die Codecs selbst implementiert, sondern die nehmen praktisch die Codecs, die installiert sind für den Videotag in HTML5. Ja, also alles, was bei Windows installiert ist, kann als HTML5-Video direkt im Browser angezeigt werden. Und das heißt, und das hat Microsoft auch ganz offiziell gesagt, die werden dann unterstützt. Und zwar ist da hier, genau, wurde es also praktisch hier der Kernsatz von Microsoft getroffen. In Englisch, in its HTML5 Support, IE9 will support Playback of H.264 Video as well as WPA8 Video when the user has installed a WPA8 Codec on Windows. So, ganz klar, also in HTML5 wird der Internet Explorer die Wiedergabe von H.264 und von VP8 Video unterstützen, wenn der Benutzer den VP8 Codec in Windows installiert hat. Boom. Und somit ist natürlich auch hier Microsoft zwar nicht direkt parteiisch, ja, aber sie sagen hier, mit unserem Browser kann jeder auch das Format angucken, wenn er will. Und wir alle wissen ja, Plugins lassen sich installieren. Ich glaube kaum, dass es viele Windows-Installationen gibt, die vollkommen ohne Video-Plugins ja, in Betrieb sind. Ja. Und ja, dann braucht nur irgendeine Software dann, die man installiert, standardmäßig diesen Videocodec mit zu installieren und boom, ist der sowieso schon drauf und der Benutzer merkt das noch nicht mal. Ja, für die sorglos Nutzer, ja, die klicken dann da drauf und dann läuft das Video und fertig. Super Geschichte, also mit dem Ganzen und ich bin zufrieden. Da wird Apple noch dran zu knabbern haben, ja, da bin ich mir ganz sicher, weil eigentlich haben alle Firmen ja sich immer alle Türen schön offen gelassen, außer eben dieser Fruchtfirma. Und das wird sich halt jetzt wahrscheinlich rächen. Ja, da muss jetzt Apple einiges umgestalten. Und ich denke, das wird noch eine Haufen Arbeit werden. Gut. Also, dem ganzen Google I.O. Ding möchte ich jetzt gar nicht weiter nachverfolgen. Schon könnte ich jetzt gleich nochmal eine Sendung machen in dieser Länge mit Android, dem neuen Froyo 2.2. Aber das lassen wir jetzt mal gut sein. Ein Thema hat mich die Woche noch berührt, auch wenn die Sendung jetzt heute vielleicht ein klein wenig über der Zeit dann drüber ist, weil es ist ja schon hier jetzt 42 Minuten verquatscht durch das WebM, was ist viel zu sagen gewesen eben. Und ich habe was gelesen auf Heise, das hat mich wirklich berührt, und zwar das Katastrophenszenario Netzausfall. Ja. Also ich muss schon sagen, Zivilschutz, ja, ist ja in Deutschland seit dem Ende des Kalten Kriegs eigentlich nur noch auf dem Papier existent. Ja. Die Bunker wurden alle stillgelegt, Notversorgung der Bevölkerung ist nur noch theoretisch, ist nur noch ein theoretisches Planspiel. Katastrophenschutz gibt es in den meisten Regionen offenbar überhaupt nicht mehr. Und wen wundert es da, dass dann eben auch in Sachen Netzstruktur, was Internet, Datennetze und so weiter betrifft, auch Telefonnetze seit neuestem, die Firmen und der Staat ja genauso schlampig sind wie in dem Bereich, in dem restlichen Bereich Katastrophenschutz. Ja. Es ist ganz schön ja, angsteinflößend, wenn man hört, dass möglicherweise vielleicht sogar die Telefonnetze selbst für kleinere Katastrophenfälle gar nicht mehr taugen. Also wenn man mal bedenkt, dass die Kommunikationsnetzwerke ja einen nicht unbeträchtlichen Teil zur Infrastruktur beisteuern, weil Information ist gerade im Katastrophenfall ja extrem wichtig. Man hat das ja übrigens auch schon gesehen, als das, ich glaube, das ZDF, genau, das Sendezentrum, fiel mal eine ganze Zeit lang aus, einfach so. Es war weg, die Leute haben nichts gesehen, wegen einem Stromausfall. Und ich meine, das darf ja nicht sein. Ich meine, das kann nicht sein. Ja, das gibt einem zu denken. Wenn wegen einem simplen Stromausfall am Sendezentrum ein komplettes Fernsehprogramm etliche Zeit nicht zu sehen ist. Ich meine, wer soll denn eigentlich noch die Informationen im Katastrophenfall überhaupt an die Bevölkerung bringen? Übrigens, was ich vorhin gesagt habe, Bunker und so weiter und so weiter. Da denken viele, ja, die Bedrohung, Kriegsbedrohung gibt es ja momentan nicht. Erstmal ist eine Kriegsbedrohung generell eigentlich immer vorhanden, ja. Aber sie ist natürlich nicht akut. Und von daher könnte man meinen, ja, da braucht man keine Bunker. Ja, aber es gibt halt noch so viele andere Gefahren, ja, die wir halt, weil wir in Deutschland immer viel Glück haben, vielleicht nicht ganz so stark realisieren wie Leute in den USA zum Beispiel, die im Tornadogebiet wohnen. Ein Bunker schützt eben nicht nur vor Kriegseinflüssen, ja, sondern auch vor Naturkatastrophen, ja. Starke Stürme, bedingt auch Erdbeben, bedingt, wie gesagt. Das ist ja kaum anzunehmen, dass man weiß, jetzt kommt ein Erdbeben, da geht man in den Bunker. Na, also. Dann gibt es auch Schutz gegen, ja, gegen Industrieunfälle beispielsweise. Leute, die in der Nähe von großen Firmen wohnen. Ich sag da zum Beispiel in Hannover und so weiter, ja. Großen Industrieansammlungen im Ruhrgebiet beispielsweise. Wenn dann eine Firma mal, wie man so salopp heißt, in die Luft geht, ja, mit ultragiftigen Chemikalien, wir haben keine Schutzräume für die Leute. Ja. Die Schutzräume sind schon dafür ausgelegt, oder waren, alles was sie noch hatten, dafür ausgelegt, dass die Luft zum Beispiel auch gefiltert wird. So könnte man die meisten chemischen Stoffe wohl oder chemischen Unfälle wohl überleben, wenn die Bevölkerung rechtzeitig noch in den Bunker gebracht werden könnte. Die Tatsache, dass es eben noch nicht passiert ist, solche großen Katastrophen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es passieren kann. Und wir haben keine Schutzmaßnahmen. Gut, so viel zu dem Thema, um das erstmal abzuhaken, weil jetzt viele vielleicht gedacht haben, ja, da braucht man nicht unnötig Geldverschwendung. Tja, unnötig Geldverschwendung sieht man dann, wenn es die ersten Todesfälle gibt. Infrastruktur, Stromnetze und so weiter. Auch da hatten wir schon riesen Stromausfälle, weil eben Strommasten nicht genug gewartet wurden, umgeknickt sind. Dann sind Teile der Stromversorgung ausgefallen und Leute waren tagelang, manche Gebiete sogar wochenlang ohne Strom. Und was da natürlich davon abhängt, ist jede Menge. Man glaubt es nicht. Ohne Strom kommt das normale Leben zum Erliegen. Ja, dann gibt's ruckzuck auch, wenn zum Beispiel dann eben noch wegen diesen starken Schneefällen hinzukommt, dass Ortschaften eingeschlossen sind, keine Versorgung mehr mit Lebensmitteln und so weiter. Ein Notvorrat, der früher mal empfohlen wurde, auch das hört man kaum noch. Ja, 14 Tage, wer hat schon Notvorrat von 14 Tage daheim? Kaum noch jemand. Niemand denkt daran. Ist ja auch klar, wird ja auch nicht mehr propagiert. Und jetzt kommen eben auf einmal Leute hierher, die sagen, um Himmels Willen, unsere Kommunikationsnetze wie Internet und Telefonnetze, die sind vermutlich dermaßen unsicher, dass schon bei kleineren Katastrophen überhaupt gar keine Versorgung mehr der Bevölkerung gewährleistet ist. Und wenn man mal bedenkt, was zum Beispiel am Internet schon da mit dranhängt, dann ist das schon, ja, wollen wir mal sagen, fast schlimmer als das Fehlen des Notvorrates, weil ohne diese Systeme, ohne diese IT-Systeme wohl noch nicht mal mehr die Kommunikation von verschiedenen Hilfsorganisationen untereinander klappt. Wie soll denn der THW Informationen bekommen, wenn das Informationsnetz zusammengebrochen ist? Und da wird auch zum Beispiel angeführt, dass auch die Telefonnetze aus dem Grund schon sehr fraglich sind, weil im Zeitalter von Voice over IP man gar nicht mehr weiß, wie die Meldewege überhaupt funktionieren. Ja, möglicherweise, und das wird oft schon, einige Firmen machen das auch publik und machen das ganz, ganz stolz, ja, dass die IP-Telefonnetze praktisch zwischengeschaltet haben zwischen den Festnetzen, ja. Wenn diese IP-Netze ausfallen, dann ist es vorbei, dann geht das Telefon nicht mehr, dann kann man das Telefon abnehmen, auch wenn man gar keinen Voice-over-IP-Anschluss jetzt hat und boah, das war's dann mit dem Notruf oder sonst irgendwas. Ja, dann geht nichts mehr. Und auch diese Meldewege, die da kritisiert wurden, es gab früher Ablaufpläne, ja, Leitungsschaltungen sozusagen, das war vor allem im Analogbereich dann noch gang und gäbe. Dass wenn zum Beispiel ein Telefonanschluss, ein besonderer beim THW, ja, eben genutzt wird, dann hat der eben eine Prio-Schaltung und hat eine bestmögliche Verbindung zu einer anderen Stelle. Auch das ist offenbar jetzt schon so nicht mehr gewährleistet. Ja. Weil man offenbar selbst nicht mehr weiß, über welche Systeme jetzt die Telefongespräche eigentlich geroutet werden. Ja, so dass es eben sein kann, dass wenn ein Teil von dem System ausfällt, ein bestimmter Teil, von dem man eigentlich gedacht hat, mit dem hat man gar nichts zu tun, dass auf einmal eben diese wichtigen Systeme gar nicht mehr funktionieren. Auch Firmen haben da eben große Probleme. Die meisten Firmen denken da überhaupt gar nicht dran, dass sie zum Beispiel an an die Anbindung von verschiedenen Systemen abhängig sind. Und wenn diese zusammenbricht, dann kann das ja eine Katastrophe, sag ich mal, für die Firma werden. Das ist zwar vielleicht jetzt erstmal nicht direkt eine Katastrophe für die Bevölkerung, aber für die Firma kann sowas schnell einen Aus bedeuten, wenn die Kommunikationssysteme zusammenbrechen. Bei einigen Firmen ist das wirklich eine Sache von Stunden, die entscheiden zwischen ja, weiter existieren oder ja, Konkurs anmelden. Solche Systeme mögt man ja denken, wenn so eine Firma so abhängig ist vom Kommunikationssystem, dass sie dann auch alles dafür machen, mehrere Systeme redundant schalten und so weiter, dass eben möglicherweise bei einem Ausfall nicht gleich alles zusammenbricht. Und genau das wurde eben jetzt auch festgestellt, dass es nicht der Fall ist. Dass es möglich ist, dass zeigen auch Firmen, zum Beispiel SAP hat bei dem Vulkanausbruch auf Island ein Netzwerk geschaffen und hunderte von SAP-Spezialisten da, ja, soll ich mal sagen, vernetzt, ja, funktionieren vernetzt, das war eine Leistung. Und genauso gut sind halt eben Beispiele hier aufgeführt, die ja, zeigen, dass eben das Ganze nicht so glimpflich abläuft und eben auch vor allem in Bereichen, wo auch die Bevölkerung betreffen kann. Ich habe da so eine Schwierigkeit, hier das mit privaten Firmen das zu unterscheiden und staatlichen Sachen, ja, weil ja die Stromversorgung ist zwar in privater Hand, aber ich würde mal sagen, der Staat ist dann trotzdem irgendwo noch ein bisschen mit dafür verantwortlich, dass die Leute auch Strom bekommen. Nur wie sollen die das machen, wenn sie nicht ja, sag ich mal, Besitzer des Stromnetzes mehr sind? Ja. Also ganz schwierige Geschichten, die man da diskutieren muss. Und hier wurde auch was gesagt. Zum Beispiel die Katastrophenforschungsstelle der Universität Kiel hat anhand der Stromausfälle im Münsterland, ja, das waren mehrere Tage, 250.000 Betroffene, das was ich vorhin angesprochen hat, und im Emsland eine Stunde 10 Millionen Betroffene, haben die sich das Ganze mal angeguckt und kam dann zum Schluss, das, was da passiert ist, ist absolut unglaublich, ja. Wütende Anrufe bei der Polizei gab es, ja, gefälligst den Strom ins Haus zu bringen. Ja. Es ist unglaublich, die Telefonnetze haben offenbar noch funktioniert. Ja, jetzt sagen die Betroffenen dort im Münsterland natürlich, jetzt haben sie besser vorgesorgt, aber die Nachfragen dann der Katastrophenforscher haben dann ergeben, dass vor allem die Vorräte, Achtung, in Kühltruhen aufgestockt werden. Das ist eben, weil es überhaupt gar keine Aufklärung mehr gibt in Sachen Katastrophenschutz. Ja. Und wir leben hier so in den Tag hinein. Und wenn es dann kracht und es passiert eine Katastrophe, ja. Wir haben genug Atomkraftwerke in Deutschland, wir haben genug Chemiefirmen in Deutschland, wir haben genug mögliche Naturkatastrophen, die immer wieder auftreten können, Überschwemmungen, starke Stürme partiell. Und unsere Anzahl der Tornados in Deutschland vermehrt sich offenbar dank dem Klimawandel auch immer mehr. Und ja, dann stehen die Leute dann eben vor einem Riesenproblem. Wir sollen also auch die Firmen mal dran denken, ihre IT abzusichern. Die Kommunikationsfirmen sollten ihre Netze mal absichern. Billig, billig ist zwar cool, aber es muss eben auch in solchen Ausnahmefällen noch funktionieren. So, das war's. Jetzt habe ich hier genug gequatscht. 54 Minuten, die längste Wochensicht seit langem. Dann bleibt mir nur noch euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.